Ich habe das heute genannt, Conclusio, Umrisse einer neuen Naturphilosophie in tiefen ökologischer und sozialökologischer Sicht, Umrisse einer neuen Naturphilosophie, das versuche ich ja seit Jahren, das sind immer wieder neue Annäherungen an ein ungeheuer schwieriges, komplexes Feld, ein Feld, bei dem man auch ständig gewärtig sein muss, auf eine Tretmine zu treten, also ein weltanschaulich besetztes Feld. Und auch in diesem Semester ging es ja wieder um diese Annäherungen. Die eine und andere Wiederholung ist unvermeidlich. Grundsätzlich muss ich das sagen, weil immer mal wieder mir hinterdacht wird. Das hat der Kirchhoff doch schon mal erzählt, das oder jenes. Selbstverständlich. Wie kann es anders sein, wenn jemand 200 Vorlesungen hält, dass er nicht immer mal wieder auch Motive aufgreift, 2, 3, 4 Mal erwähnt und beleuchtet in einem neuen Kontext. Es kann ja nicht darum gehen, ja immer wieder ein neues Happening zu veranstalten mit neuen sozusagen heißen Stoffen im buchstäblichen Sinne. Das kann es nicht sein, obwohl das auch reizvoll ist. Insofern wird es notwendig immer wieder Überschneidungen geben und manche Themen werden immer wieder erneut erscheinen in einer neuen Beleuchtung. Die Frage, wie es zu einer Fehlentwicklung kommt, ist immer schwer zu beantworten. Der Herausgeber dieser Zeitschrift Raumzeit hatte mich für die nächste Ausgabe, September, Oktober, gefragt, hatte mir eine Reihe von Fragen geschickt, unter anderem auch die Frage, wie kommt es eigentlich zu dieser Fehlentwicklung und wie sieht eigentlich eine Naturwissenschaft aus, der Sie zustimmen könnten? Und er hat mich in diesem Zusammenhang in Verbindung gebracht mit einem von mir hochgeschätzten Mann. Ich fühle mich in gewisser Weise geehrt dadurch. Hier heißt es gleich zu Beginn, Jochen Kirchhoff ist mit Erwin Chargaff wohl der fundamentalste und zugleich fundierteste Kritiker der orthodoxen Naturwissenschaft. Und das gibt mir die Gelegenheit, hier noch einmal auf Erwin Chargaff zu verweisen. Das habe ich in früheren Jahren, in den Jahren 94, 95, 96 öfter getan. In den letzten 2, 3, 4 Jahren kaum. Erwin Chargaff, mittlerweile, wenn ich es richtig gerechnet habe, 94 Jahre alt, also 1905 geboren, einer der wichtigen, großen Biochemiker des 20. Jahrhunderts, der nach der Beendigung seiner wissenschaftlichen Karriere als Biochemiker anfing, für viele überraschend, für Kenner nicht unbedingt überraschend, in deutscher Sprache wissenschaftskritische Bücher zu veröffentlichen. Er ist an sich Österreicher, ist in den 30er Jahren, weil Jude, ausgewandert, ist dann in New York lange Zeit gewesen, er lebt heute noch dort. Verschiedentlich wurde gesagt, er hat den Nobelpreis nur knapp verfehlt. Ich habe ihn darauf angesprochen, er meinte, er hatte sich nie Ambitionen auf den Nobelpreis gemacht. Er war ja einer der Vorläufer der Entdeckung der DNS schon in den 40er Jahren. Dieser Erwin Chargaff hat in diesen letzten 20 Jahren 12, 15, 16, 17 fundamentale wissenschaftskritische Bücher veröffentlicht, hat es sich mit all seinen früheren Kollegen gründlich verdorben, kaum einer nimmt ihn nun noch ernst oder nahm ihn nur noch ernst. Und Chargaff stellt sich auch der Frage nach den Gründen der Fehlentwicklung und zentral jetzt wichtig für uns, gibt es Alternativen zu diesen orthodoxen Naturwissenschaften. Ich habe Chargaff in mehreren intensiven Gesprächen Anfang der 90er Jahre darauf angesprochen. Wir haben uns in seinem Urlaubsort im Berner Oberland getroffen. Und im Wesentlichen meinte er, und das hat er auch in seinen Büchern immer wieder geschrieben, eigentlich nichts. Es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative, es sei denn, man verzichtet auf das Ganze. Das ist zunächst mal eine relativ radikale These, die er auch dann so im näheren Gespräch gar nicht aufrechterhält. Ich will das trotzdem mal an einem Essay von Chargaff zeigen, der auch den Titel trägt. Gibt es Alternativen zu unseren gegenwärtigen Naturwissenschaften? Ich lese mal einige zentrale Passagen dazu vor, weil das für unsere Thematik zentral wichtig ist, auch für die Frage des Zusammenhangs von Naturphilosophie und Naturwissenschaft. Ein Zusammenhang, der ja durchaus nicht selbstverständlich ist und immer wieder neu durchdacht und beleuchtet werden muss. Also Erwin Chargaff schreibt in diesem Essay von 1988, gibt es Alternativen zu unseren gegenwärtigen Naturwissenschaften? Chargaff: Ich bin das oft gefragt worden und habe, soweit ich konnte, darüber nachgedacht. Leider bin ich, um meine Antwort vorwegzunehmen, zu dem Schluss gekommen, dass es unter den jetzigen Umständen keine Alternativen gibt. Es sei denn, man verzichte auf das Ganze. Entsagung ist aber unserer Zeit fremder als irgendeiner anderen. Das abscheuliche Jahrhundert, das jetzt bald zu Ende geht und wahrscheinlich von einem noch ärgeren gefolgt werden wird, hat sich mit der Forschung und Technik verfilzt. Es erwartet von jener, dass sie Entdeckungen macht, die diese dann in neue Erfindungen und in die Produktion verkäuflicher Güter verwandeln kann. Innovation ist ein geistloser Slogan, aber er regiert die Zeit. Daher ist besonders unter Jungen die Sehnsucht nach Alternativen lebendig. Wir sind sich dessen vielleicht mehr bewusst als die Älteren, dass ein Erstickungs- und Vergiftungsprozess im Gange ist, der unsere Erde bald nicht mehr bewohnbar machen wird. Dem, so weit wie möglich abzuhelfen, ist ein heroischer Aufruf. Wo aber ist unser Herakles, wo sind die mythischen Helden der Gegenwart? Leider ist diese Gegenwart, die mit Argusaugen, wie ein Haftelmacher, sagt man in Wien, auf die kleinste technische Neuerung lauert, um sie sich anzuschaffen. So bleibt eigentlich der Ruf nach Alternativen unaufrichtig. Denn ohne Askese geht es nicht. Leute, die die Umwelt aus ihrem privaten Automobil retten, sind mir verdächtig, aber sind die Einzigen, die uns noch verblieben sind. Die hauptsächliche Alternative zu den gegenwärtigen Naturwissenschaften wäre, sich ihrer zu enthalten, sie fallen zu lassen. Ich habe schon anfangs angedeutet, dass das nicht geschehen wird. Noch auch bin ich sicher, dass es wünschenswert wäre. Erstens würden die Schlauköpfe, die sich jetzt mit der fortgesetzten, immer kostspieliger werdenden Zertrümmerung des Atomkerns beschäftigen, oder diejenigen, die gerade dabei sind, dem Zellkern Krebs und andere schwere Krankheiten als Erbgut anzuzüchten, dann vielleicht auf noch schlimmere Ideen kommen. Und zweitens kann ich mir nicht verhehlen, dass die Wissenschaft in ihrer Summe, wie sie seit Jahrhunderten aufgehäuft worden ist, viel Großartiges enthalten, worauf die Menschheit nicht verzichten kann. Dann heißt es hier weiter, Alternativen, wie könnte zum Beispiel eine andere Chemie aussehen? Eine Chemie mit einem freundlicheren Gesicht. Forschung an sich ist weder freundlich noch unfreundlich. Sie folgt dem Gesetz, das der verhängnisvolle Wissensdrang des Menschen ihr auferlegt. Nicht einmal die fürchterliche Verschmutzung der Welt kann der reinen Forschung zur Last gelegt werden. Wohl aber kann ich mir vorstellen, dass das Gewissen des einzelnen Forschers als Bremse wirkt, sodass er sich weigert, zum Beispiel über Gifte und Nervengase zu arbeiten und Hekatomben von Tieren zwecks trivialer Details in den Tod zu treiben. Alternativen können nur aus dem Herzen der Einzelnen kommen, die es verstehen, dass Wissenschaft nie zu einer Lizenz der Unmenschlichkeit werden darf. Meiner Meinung nach gibt es nur eine gültige Alternative zur Naturforschung, nämlich mit ihr aufzuhören, ihr wegen ihrer verheerenden Folgen zu entsagen. Ein solcher Entschluss von Seiten der Menschen entspräche einer geistigen Umwälzung, möglicherweise vergleichbar derjenigen, die zur Ausbreitung des Christentums geführt hat. Und der Essay schließt ab: Wer die Gegenwart abscheulich findet und die Vergangenheit unwiederholbar, ist versucht, sich mit der Zukunft einzulassen. Das will ich nicht tun. Schon deshalb nicht, weil ich vermute, dass die Zukunft eine ewige Gegenwart ist. Genauso wie in Dichtung und Kunst alles mit der Moderne aufgehört hat und was nachher kommt, ist nur postmodern, scheinen wir in eine Epoche der Postgegenwart hineingeraten zu sein. Vieles verschwindet, nichts wird ersetzt. Die Wirklichkeit steht nur auf dem Papier. Wir schnappen nach Luft in einem Knäuel von B- und Vorläufigkeiten. Wir machen nur so, wir simulieren, dass wir die Pseudo-Zukunft im Griff haben. In Wirklichkeit gibt es keine Wirklichkeit mehr. Die Dienstleistungsgesellschaft kennt nur Fertigwaren und die sind von sehr schlechter Qualität. Auf dem Bildschirm ist alles als ob und noch dazu eindimensional. Auch die Naturforschung ist eindimensional geworden. Sie kennt das Bekannte, sie denkt das Gedachte. Sie gleicht einem riesigen Fischteich, aus dem sie jetzt unter Geschrei herauszieht, was sie früher hineingesetzt hat. Wie Fische es tun, hat dieses sich vermehrt gehabt. So erhebt sich die Wiederentdeckung der Wirklichkeit als die einzige Alternative. Woher jedoch die Kraft zur Einschränkung kommen kann, welche die Menschheit zur makroskopischen Wirklichkeit zurückdrängt, weiß ich nicht. Ich habe das im Sommer 1996 in ähnlicher Form gebracht und einen langjährigen treuen Hörer damit schwer verärgert, der das für einen Aufruf zur Resignation hielt. Der habe immer gedacht, es gäbe eine andere Möglichkeit, Natur zu betrachten. Nun höre er, dass dem nicht so sei. Ich muss sagen, dass ich über diese Frage mit Chagow sehr eingehend gesprochen habe und ich habe ihn direkt angesprochen auf diesen Punkt. Wie ist das? Müssen wir quasi resignieren? Müssen wir sagen, gut, es gibt die herrschende technisch analytische, reduktionistische Forschung oder als Alternative den Verzicht auf all das? Da hat er dann doch einlenkend und in gewisser Weise nuancierend und relativierend geantwortet, so radikal habe er es doch nicht gemeint, denn er glaube doch, dass es möglich sei, von Seiten einer kritischen Naturwissenschaft oder von Seiten der Naturphilosophie, die Naturwissenschaft daraufhin zu befragen, was denn ihre Prämissen, was denn ihre Voraussetzungen seien. Und dies hielt er für eine der wichtigsten Fragen. Kritik der Prämissen. Was ist wirklich Wissen und was ist Vermutung, Spekulation, Mutmaßung? Was ist pures Modell? Das war der eine Punkt. Zum zweiten sagte er, müsste man unbedingt die ökologische Krise im Kontext dieser Überlegung heranziehen als die Auswirkung dieser Art von Naturwissenschaft. Und dann, was mich sehr verblüffte, meinte er, er kenne nur einen einzigen Naturforscher bzw. Naturphilosophen, von dem er annehme, dass er in gewisser Weise die Voraussetzungen in sich berge, zu einer anderen Naturwissenschaft zu gelangen. Und das sei Giordano Bruno, der große Renaissance-Philosoph und Zeitgenosse Galileis. Ich sage das deswegen, weil Chagow damals nicht meine Bruno-Monographie kannte. Soweit ich mich erinnere, kannte er damals nur die Schelling-Monographie. Grundsätzlich hatte er einen Stand erreicht, das wird sich heute nicht geändert haben, wo er Texte der Gegenwart, philosophische, wissenschaftliche Texte der Gegenwart grundsätzlich für irrelevant hielt und sich weigerte, sie zu lesen. Mir hat er das Kompliment gemacht, zu sagen, ich habe Ihr Buch über Schelling nur gelesen, weil es über einen Philosophen handelt, den er schätzt. Eine große Persönlichkeit der Vergangenheit. Nicht, weil es ein zeitgenössischer Philosoph abgefasst hat. Also, ein Punkt, den man erst einmal im Bewusstsein behalten muss. Eine radikale These wäre es, wir verzichten auf das Ganze. Chagow weiß, dass das unmöglich ist. Das würde wirklich eine radikale Kulturrevolution bedeuten. Wie sollte das aussehen? Das ist in der Form vollkommen absurd. Das führt uns oder mich auf die weitere Frage, die in diesen Vorlesungsreihen ja immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und ich muss das erneut präzisieren. Wie sieht es denn aus mit dem Verhältnis von Naturphilosophie und Naturwissenschaft? Das ist immer wieder Anlass zu Missverständnissen. Immer mal wieder wird gesagt, ich habe das schon einleitend in diesem Semester gesagt, was kann Naturphilosophie? Naturphilosophie kann nur zur Kenntnis nehmen, was es an Ergebnissen der sogenannten exakten Naturwissenschaften gibt. Naturphilosophie kann dann diese Ergebnisse, wenn sie intelligent ist, in ein gewisses, in sich konsistentes oder kohärentes System bringen. Das glaube ich nicht. Das hieße, die Naturphilosophie, wenn sie denn richtig verstanden wird, weit unterschätzen. Zumal ich grundsätzlich nicht glaube, dass es überhaupt einen substanziellen Unterschied gibt zwischen Naturphilosophie und Naturwissenschaft. Denn was soll der Unterschied denn sein? Es kann doch nur darum gehen, zu verstehen, was Natur ist. Was ist Natur, ist die zentrale Frage der Naturphilosophie. Wie unser Verhältnis zur Natur beschaffen ist, in was für einem Universum wir leben, das ist doch letztlich die Frage, die uns interessiert. Was interessiert uns denn sonst? Die konkrete, lebendige, wirkliche Natur und nicht abgehobene Konstruktionen über dieselbe. Und uns interessiert doch in der Tiefe, wie die Wirklichkeit ist. Und da gibt es verschiedene Zugänge zu dieser Wirklichkeit. Und lange Zeit hindurch war das auch in der Wissenschaftsgeschichte ohnehin das Gleiche. Naturphilosophie war Naturwissenschaft und umgekehrt. Ich habe ja verschiedentlich erwähnt, dass das newtonsche Hauptwerk Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie hieß und Newton sich ausdrücklich als Philosoph verstanden hat. Das muss man einfach sagen, es war so. Er hat sich als Naturphilosoph verstanden. Ein Naturphilosoph, der sich bestimmter mathematischer Prinzipien bediente. Und da ist man natürlich bei der Frage, wie ist es überhaupt mit der Mathematik in dem Kontext? Ist der Naturwissenschaftler derjenige, der experimentiert und der sich der Mathematik bedient, während der Naturphilosoph nur denkt? Auch so ist es nicht. Man kann auch in ganz anderer Weise, auch mittels der Mathematik und mittels ganz bestimmter Überlegung über Zahlen, sich mit Natur beschäftigen. Auch diesen Gegensatz müsste man eigentlich ausräumen. Ich plädiere dafür, erst einmal grundsätzlich zu sagen, es geht um ein Verständnis der Natur, um ein Verständnis der Wirklichkeit dieses Universums, in dem wir leben. Nichts weiter. Und da gibt es verschiedene Zugänge, verschiedene Möglichkeiten. Dass Naturphilosophie im Grunde Naturwissenschaft ist, hat schon vor 200 Jahren Schelling in seinen frühen naturphilosophischen Schriften immer wieder betont. Er sagt mehrfach, Naturphilosophie sei spekulative Physik, wobei man sagen muss, dass der Ausdruck spekulativ in der damaligen Zeit nicht diesen negativen Beigeschmack hatte, den er später hatte. Spekulativ meint einfach denkend im Kontext der Zeit. Philosophie, Naturphilosophie ist spekulative Physik, heißt, es ist denkende Physik, aber es ist Physik. Immer wieder hat Schelling betont, dass er im Grunde genommen Physik betreibt. Und zwar denkende Physik. Ja, er hat, das weiß ich aufgrund langjähriger Schelling-Studien, er ist sogar so weit gegangen zu sagen, was Newton macht, sei keine wirkliche Naturwissenschaft. Ein ungeheuerlicher Vorwurf von Seiten eines Denkers, viele halten ihn für absurd. Er macht Newton den Vorwurf, dass seine Naturphilosophie im Grunde keine wirkliche Naturwissenschaft sei, weil sie sich ausschließlich mit mathematischen Konstrukten beschäftigt und nur bedingt mit der Wirklichkeit des Universums. Ich lese mal eine kleine Stelle von Schelling vor, die vor 200 Jahren ist das geschrieben worden, aber im Prinzip, in der Grundanlage, kann man sagen, ist das auch heute noch durchaus gültig. Wenn man auch die Begriffe verändern muss, indem wir dadurch deutlich machen, wodurch unser Unternehmen, sagt Schelling 1798, sich von allen ähnlichen bisher Gewagten unterscheide, haben wir zugleich den Unterschied der spekulativen Physik von der sogenannten empirischen angedeutet, also der denkenden Physik von der bloß experimentellen, würde man heute sagen. Welcher Unterschied sich hauptsächlich darauf reduziert, dass jene, einzig und allein mit den ursprünglichen Bewegungsursachen in der Natur, also allein mit den dynamischen Erscheinungen, diese dagegen, weil sie nie auf einen letzten Bewegungsquell in der Natur kommt, nur mit den sekundären Bewegungen und selbst mit den ursprünglichen nur als mechanischen, also auch der mathematischen Konstruktion fähig sich beschäftigt, da jene überhaupt auf das innere Triebwerk und das, was an der Natur nicht objektiv ist, diese, also experimentelle Naturwissenschaft, hingegen nur auf die Oberfläche der Natur und das, was an ihr objektiv und gleichsam Außenseite ist, sich richtet. Also sehr vereinfacht gesagt, Naturphilosophie ist der denkende Blick von innen, während in diesem Sinne empirische Physik im Sinne Schellings oder experimentelle Physik ein Blick auf die Außenseite der Natur ist. Natürlich muss man hier auch immer die Innenseite mit berücksichtigen, aber erst einmal geht es um diesen Gegensatz. Für Schelling jedenfalls ist Naturphilosophie im Grunde das Gleiche wie Naturwissenschaft. Es geht nur und ausschließlich um ein Verständnis dessen, was Natur ist. Es ist eine grundsätzlich wichtige Frage in dem Zusammenhang, wie der denkende Naturphilosoph oder Naturforscher umgeht mit dem, was ihn an experimentellen Ergebnissen der sogenannten empirischen Naturforschung erreicht. Sprich, wie stellt er sich zu bestimmten Messergebnissen? Das hat er ja auch Irritationen ausgelöst, dass ich da von Hauschka Messergebnisse erwähne aus den 30er Jahren, die so vielleicht nicht im üblichen Sinne reproduzierbar sind. Wie kommen wir dazu, die eine Messreihe für legitim und die andere für nicht legitim zu halten? Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Man darf nie außer Acht lassen, dass auch in der sogenannten theoretischen Physik in den seltensten Fällen, wenn es um Denkzusammenhänge geht, direkt nachgeprüft wird. Der theoretische Physiker übernimmt die Messergebnisse von den Experimentalphysikern. Er prüft das ja nicht nach. Er hatte ja viel zu tun, wenn er in jedem Augenblick, sagen wir mal, Messergebnisse, Lehrbücher auch noch selber verifizieren wollte. Es gab ja genügend auch theoretische Physiker, Wolfgang Pauli ist ein berühmtes Beispiel dafür, die haben es gerade so abgelehnt, jemals ein konkretes Experiment durchzuführen, sondern sie haben im Wesentlichen Gedankenexperimente favorisiert. Woher weiß, grundsätzlich gesprochen, der theoretische Physiker, dass die Messergebnisse, die er von Experimentalphysikern übernimmt, überhaupt stimmen? Das kann er gar nicht wissen. Er übernimmt erst einmal aus den herkömmlichen und allgemein akzeptierten Lehrbüchern die Messwerte. Anders kann er gar nicht verfahren. Versuch du, die dann in ein kohärentes System zu bringen. Nun gibt es genügend Beispiele aus den Wissenschaften, dass auch falsche und schlecht gestützte Messergebnisse in den Lehrbüchern auftauchen. Es gibt viele spektakuläre Beispiele. Das ist nicht unbedingt eine Frage einer bewussten Fälschung, sondern einer gewissen Nonchalance im Weitertradieren dieser Messergebnisse. Ich habe schon einmal ein Beispiel genannt, was ich in ganz anderem Zusammenhang dann im Wintersemester nochmal aufgreifen möchte, die berühmten Michelson-Morley-Versuche, weltberühmte Versuche, in Potsdam-Babelsberg begonnen, in Chicago fortgeführt und an weiteren Städten. Es ging um die Frage, gibt es einen sogenannten Ätherwind? Ätherwind, das will ich ganz kurz erläutern, bedeutete in der damaligen Vorstellung, Maxwell hatte das zunächst vorgeschlagen, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Äther gibt, der im Universum ruht, dann müsste, wenn die Erde sich durch dieses All bewegt, ein Ätherwind zu registrieren sein, wie auf einem Fahrzeug, was sich bewegt, eine Art Wind zu verspüren ist, auch wenn es Windstille herrscht. Man hat sich dann Experimente ausgedacht, sehr differenzierte Experimente. Wie gesagt, Maxwell hat diese Experimente zunächst vorgeschlagen, Michelson hat sie nachgemacht und dann hat zusammen mit Morley in Chicago 1887 und viele andere Messreihen. Gibt es diesen Ätherwind oder nicht? Ich habe mir die Mühe gemacht, die einschlägigen Lehrbücher zu befragen. In allen Lehrbüchern steht drin, es gibt diesen Ätherwind nicht. Alle Messergebnisse hätten eindeutig bewiesen, der Ätherwind existiert nicht. Also konnte man darauf schließen, entweder gibt es den Äther überhaupt nicht, das war ja die Schlussfolgerung, die dann gezogen wurde seit Einstein, oder der Fehler liegt woanders. Nicht? Dann musste man darüber nachdenken, wurde der Äther vielleicht mitgeführt von der Erde, das war ja auch eine Überlegung, oder gibt es andere Möglichkeiten. Die extremste Interpretation war bekanntlich die von Einstein, das ganze Raumzeitsystem einfach umzubauen, ausgehend von der absoluten Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Wenn man aber sich der Mühe unterzieht, das kostet wirklich einige Mühe, mal Detailforschung zu betreiben und nachzuforschen, was ist denn wirklich gemessen worden, dann stellt man raus, es hat immer Ätherwinde gegeben. Alle einschlägigen Experimente haben Ätherwinde erbracht. Immer zwar minimale Ätherwindeffekte, aber es hat immer einen gewissen minimalen Ätherwindeffekt gegeben. Was verblüffend ist, das kann man nicht unbedingt mit Messungenauigkeit erklären. Man kann natürlich sagen, es darf keinen Ätherwind geben. Kann man sagen. Dann muss man alle Messungen, die es dann wirklich gibt, für Fehler halten. Die Leute haben einfach falsch gemessen. Das geschieht ja oft. Irgendeiner behauptet etwas aufgrund von Messungen, geschieht ja ständig. Dann sagt erstmal die Scientific Community, das kann nicht stimmen, weil der hat falsch gemessen. Wie etwa immer mal wieder der Verdacht aufgetaucht ist im Laufe der Geschichte der Naturwissenschaft, dass fallende Körper nicht gleich schnell fallen. Nicht? Die berühmte Annahme Galileis, alle Körper fallen gleich schnell im Vakuum, ob eine Feder oder eine Bleikugel. Immer mal wieder ist der Verdacht aufgetaucht, das stimmt gar nicht. Es habe geringfügige Abänderungen gegeben. Verursacht durch ein sogenanntes fünftes Feld. Das hat sich nie hundertprozentig verifizieren lassen, ist aber erst einmal bezeichnend, dass solche Messungen immer wieder aufgetaucht sind. Ich will nur sagen, wo kann ein normaler, kritischer Betrachter, woher kann er wissen, was stimmt, was nicht stimmt? Er muss sich also den Kontext sehr genau ansehen. Und es ist ganz fatal, wenn er einer bestimmten Interpretation vollständig verfällt, übrigens auch, was die Hauschka-Experimente betrifft. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Experimente so jederzeit reproduzierbar sind. Es ist überhaupt eine grundsätzliche Frage, ob Experimente in diesem absoluten Sinne, wie es die Naturwissenschaft favorisiert, überhaupt reproduzierbar sein können. Nicht? Auch das ist ein sehr weites und schwieriges Feld. Ist es nicht abhängig auch wieder von der Tages- und Jahreszeit, vom Breitengrad, von ganz feinen Anomalien, auch der Gravitation, des Elektromagnetismus und so weiter? Will sagen, diese Fragen sind extrem schwierig. Und wenn eine bestimmte Interpretation sich mal durchgesetzt hat, wenn sie akzeptiert wird von der Scientific Community, dann wandern diese betreffenden Behauptungen auch durch die Lehrbücher und der philosophisch Interessierte, Deutende und Interpretierende ist gezwungen, sich darauf zu beziehen. Das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt. Wir können gar nicht anders, wir müssen uns bis zu einem gewissen Grade auf solche Dinge beziehen. Wenn wir die Möglichkeit haben, das nachzuprüfen, was ich in einzelnen Punkten auch gemacht habe, dann kann man das tun. Ich weiß, dass es ja diese berühmten Experimente von Wilhelm Reich gegeben hat in den 30er Jahren. Da hat man lange Zeit angezweifelt. Heiko Lassek und sein Team haben dann mit einem Super-Elektronenmikroskop diese Versuche nachgemacht. Siehe da, die Ergebnisse von Reich stimmten. Jahrelang, jahrzehntelang hat man behauptet, Reich hat fantasiert. Es gibt diese sogenannten Bionen gar nicht. Dann hat man aber tatsächlich mit dem damals leistungsstärksten Elektronenmikroskop festgestellt, Reich hat recht, es gibt so etwas wie diese Bione, jedenfalls nennt es Reich so, ob es dann wirklich diese Bionen als kleinste Atome gleichsam des Lebendigen gibt, ist eine andere Frage. Aber er hat in diesem Sinne richtig beobachtet. Auch da ist es schwierig, weil, wie gesagt, lange Jahre behauptet wurde, der Reich hat fantasiert. Also das ist auch filmisch festgehalten. Ich kann mich im Moment nicht erinnern, ob Heiko Lassek vor 3 Jahren bei mir auch die Filme gezeigt hat. Ich glaube nicht, aber er hat in seinen Vortragsreihen in der UFA mehrfach auch die Filme gezeigt. Man kann das also tatsächlich nachprüfen. Nun kann man nicht immer alle Experimente ausführen, aber es ist wichtig, erst einmal da eine gewisse Aufmerksamkeit drauf zu richten und zu wissen, dass die Frage wirklich schwierig ist. Also Michelson-Morley ist nur ein Beispiel. Ich werde im Winter nochmal auf diese Frage zu sprechen kommen, weil das zentral wichtig ist für das Verständnis überhaupt dessen, was Licht bedeutet. Was die Naturphilosophie, wenn man sie einmal von der experimentellen, der empirisch messenden Naturforschung jetzt doch abtrennt, leisten kann oder leisten sollte, ist tatsächlich eine Art Grundlagenkritik. Eine Kritik an den Prämissen. Und diese Prämissen sind philosophische Prämissen. Man darf das nie außer Acht lassen. Das sind philosophische Prämissen. Und wenn Forscher, was immer wieder vorkommt, sich überhaupt nicht einigen können über grundlegende Messdaten, obwohl die Messdaten vorliegen, dann ist das häufig darauf zurückzuführen, dass Forschergruppen jeweils ganz unterschiedliche Auffassungen von dem haben, was überhaupt Wissenschaft sein soll und was überhaupt eine legitime wissenschaftliche Theorie ist. Ich nenne immer wieder gerne das berühmte Beispiel des totalen Zerwürfnisses von Niels Bohr und Albert Einstein über die Frage der Quantentheorie. Einstein hat nur gespottet, die Bohrsche Physik, seine Tranquilizer-Philosophie. Das hat er nie akzeptiert. Und umgekehrt war der Spott auf der anderen Seite. Also beide hatten grundsätzlich verschiedene Vorstellungen darüber, wie Wirklichkeit beschaffen ist. Also wenn man meint, man habe nur probabilistische Ergebnisse und Einstein immer wieder sagt, das kann nicht stimmen. Da ist ein Fehler drin. Da gibt es irgendwo eine verborgene Größe, da gibt es verborgene Parameter, die muss man nur rausfinden. Mittlerweile ist es so, dass eine ganze Reihe von Naturforschern auch dieser Auffassung sind und die Quantentheorie in dieser Form, in der Kopenhagener Interpretation, gerät arg in Bedrängnis. Man hat sich oft genug jetzt über diesen Aspekt von Einstein mokiert, könnte sein, dass er in der Tiefe recht gehabt hat mit seiner Kritik daran. Ich will nur sagen, auch das ist schwierig. Von welchen Voraussetzungen geht man denn aus? Was hält man für wirklich? Was ist denn überhaupt eine wissenschaftlich legitime Theorie und, das sage ich ja auch mehrfach, welche Phänomene werden denn überhaupt als Phänomene akzeptiert? Das ist ja auch sehr schwierig. Und damit überhaupt für würdig befunden, gedeutet zu werden. Ich kann natürlich sagen, wenn man jetzt diese legendären, berühmten, ja in der Presse immer wieder auftauchenden sogenannten Kornkreise sich überlegt, dass es von vornherein nur ein Fake, eine Fälschung. Es hat natürlich, man weiß das, einige Leute gegeben, die haben diese Kornkreise gefälscht, aber die pure Quantität und Qualität dieser Kornkreise kann in Gänze nicht gefälscht worden sein. Und die Frage bleibt, hier ist ein beunruhigendes Phänomen, das man erst einmal sich anschauen muss. Wenn ich von vornherein sagen kann, von einer bestimmten Prämisse aus, was ist wirklich, was ist unwirklich, das ist unmöglich. Und dafür plädiere ich seit Jahren immer wieder in dem Zusammenhang, dass man überhaupt erst mal eine Phänomenologie auffächert, die die Würde dieser Phänomene begreift und dann auch wirklich versucht zu interpretieren und nicht von vornherein bestimmte Phänomene wegfiltern, weil sie nicht sein dürfen. Nicht, wenn man jetzt sagt, wie man es ja lange Zeit auch dogmatisch fast gesagt hat, nach 1905, als ich dann, oder sagen wir mal in den 20er Jahren, als ich die spezielle Relativitätstheorie etabliert hatte, sagte, den Äther gibt es nicht. Nun hat der Äther natürlich unter der Oberfläche immer ein bestimmtes Dasein geführt. Im Quantenvakuum taucht er dann wieder auf als Raumäther. Aber erst einmal, der Begriff war fast tabuisiert. Das gibt es nicht, weil die Messergebnisse so sind, wie sie sind. Mal ganz abgesehen davon, dass man auch die Messergebnisse, wenn sie so sein sollten, wie es immer behauptet wird, anders interpretieren kann. Auf jeden Fall ist da ein großes Feld von Denken über Phänomene und wirklich ein vorurteilsfreies Denken der Phänomene, soweit das möglich ist. Jeder hat seine Vorurteile, das ist ganz klar, aber es ist wichtig, dass man erst einmal diese Phänomene sich anschaut. Es gibt viele andere Phänomene dieser Art. Und da staunt man, wenn man sich mal dieser Offenheit, wenn man sich mal diese Offenheit wirklich zu halten versteht, was es da alles zu entdecken gibt und wie mysteriös und rätselhaft dann immer noch, sage ich mal, diese Welt ist. Diese Welt ist immer noch ein brodelndes, vollkommen abgründiges Mysterium. Da sollte man sich keiner Sekunde eine Illusion hingeben. Diese Welt ist immer noch ein brodelndes, abgründiges Mysterium. Und alle Ergebnisse sind kleinste Lichtsignale in eine große, gewaltige, uns Menschen bei weitem übersteigende Größenordnung. Das ist wichtig, auch Chagov betont das immer wieder, dass da letztlich ein großes Mysterium besteht, was auch das Lebendige überhaupt auszeichnet. Denn bis zum heutigen Tag ist noch niemandem gelungen, Leben wirklich eindeutig verständlich zu machen, überhaupt verständlich zu machen, was ist Leben? Das hat die Biologie bis heute nicht geleistet. Man kann fast sagen, es ist gut, dass sie es nicht geleistet hat. In Anführungszeichen. Also die Frage bleibt. Und ich habe ja in diesem Semester immer wieder vom Leben gesprochen. Wir haben uns ja immer wieder verständigt über die Frage, was ist Leben, wie entsteht lebendige Form? Ich habe Ihnen ja Möglichkeiten vorgestellt, wie man lebendige Form verstehen kann. Etwa mittels biologischer Felder. Was uns ja auch hier Marco Bischoff vorgestellt hat, im Sinne der Biophotonen. Eine ganz andere Frage ist grundsätzlich, gibt es überhaupt Photonen? Auch das habe ich ja schon angedeutet, auch wenn viele sich wundern werden, das ist nicht bewiesen. Bis zum heutigen Tage hat keiner bewiesen, dass es wirklich Photonen gleichsam als objektive Entitäten gibt. Das ist eine bestimmte Modellvorstellung. Im Zusammenhang mit der Emission und Absorption kann man das Licht so betrachten, als ob es aus kleinsten Partikeln bestünde. Ob es wirklich so ist in der letzten ontologischen Tiefe, ist damit in keiner Weise ausgesagt. Also, die Fragen sind kolossal schwierig und man muss immer wieder neue Überlegungen anstellen, auch Hypothesen aufstellen. Es ist ja eine Hypothese, wenn man sagt, Form, lebendige Form, ist zurückzuführen auf ein Feld. Da kommt man ja sofort auf die alte Frage, was sind überhaupt diese Felder? Auch das weiß ja niemand. Was ist die ontologische Wirklichkeit dieser Felder? Sind Strukturen im Raum, Vibrationen im Raum? Auch das ist sehr schwer zu begreifen. Niemand weiß wirklich, was eigentlich diese Felder sind. Insofern erklärt man eigentlich die eine Unbekannte mit einer anderen Unbekannten. Aber man kann bis zu einem gewissen Grade mit diesen Vorstellungen argumentieren und kann bis zu einem gewissen Grade auch mit ihnen dann mathematisch umgehen. Und das wird ja auch getan. Und da bin ich bei einem letzten Punkt, bevor ich dann eine kleine Pause mache. Die Frage der Mathematik ist zentral für das ganze Thema. Ich habe ja im Wintersemester 98, 99 eine Vorlesung gehalten über Zahlen, einige Hinweise nur geben können über die Frage der Zahlen. Die Frage der Ontologie der Zahlen, die Frage der Philosophie der Zahlen ist eine vollkommen ungeklärte. Warum ist es überhaupt bis zu einem gewissen Grade möglich, Natur mathematisch zu beschreiben? Natürlich kann man sagen, wie das Galilei und Kepler und andere getan haben, es ist deswegen möglich, weil die mathematische Form letztlich die wirklichen Gesetze des Kosmos widerspiegelt. Denn wenn es nur Projektionen wären, warum kann man erst einmal im Rahmen bestimmter Prämissen damit rechnen? Also auch die Frage ist eine vollkommen ungeklärte, aber eine hochspannende, auch die mich seit vielen Jahren beschäftigt, die Frage nach der Ontologie der Zahlen. Was sind überhaupt Zahlen? Was sind das für Entitäten? Sind das objektiv existierende Wirkgrößen im Universum oder sind das reine Kopfgeburten, reine Konstruktionen? Auch diesen Fragen muss man sich immer wieder stellen, also gleichsam die Gretchenfrage ja überhaupt heute ohnehin der Naturwissenschaft ist hier die noch der Mathematik, weil ein Großteil der Naturwissenschaft ist mathematische Naturwissenschaft. Und man muss fragen, warum das so ist und warum das in Grenzen dann auch erfolgreich ist, auch wenn es ganz widerstreitende, sich total widersprechende Überlegungen gibt zu einzelnen Phänomenen. Aber auch dieser Frage muss man sich bis zu einem gewissen Grade stellen. Und man kann sich ihr auch stellen, ohne dass man in jede Nuance der mathematischen Beweisführung hineingehen muss. Man kann aber die Prämissen befragen. Und das ist zentral wichtig für die gesamte Frage. Naturforscher neigen immer dazu, das weiß ich aus vielen Gesprächen, einen auf die eigenen Prämissen festzuklopfen und dann von diesen Prämissen aus diese Kleinschrittigkeit, also einen quasi zu zwingen, von diesen Prämissen aus diese Kleinschrittigkeit mitzuvollziehen. Wobei ich dann immer sage, gut, im Rahmen dieser Prämissen mögen diese Schlussfolgerungen richtig sein, aber ich bezweifle die Prämissen. Lass uns also erstmal darüber reden, ob die Prämissen überhaupt stimmen. Sie wissen alle, ich habe das oft gesagt, dass der Neodarwinismus mittlerweile an vielen Fronten attackiert wird. Es gibt gute Gründe, ihn zu bezweifeln. Trotzdem hat er im Rahmen seiner Prämissen erst einmal einen ganz erheblichen Erklärungswert gehabt. Und da muss man auch in die Grundlagen, in die Fundamente reingehen. Wovon geht der Neodarwinismus aus? Was setzt er stillschweigend voraus als eine letztlich philosophische Grundannahme? Mit diesen philosophischen Grundannahmen kann man sich beschäftigen. Das geschieht auch. Es ist erstaunlich, wenn man die Literatur der letzten Jahre verfolgt, an wie vielen Fronten, ich sage es nochmal, der Neodarwinismus also unter Beschuss gerät. Ich mache eine kleine Pause und will dann nach der Pause versuchen, an drei Aspekten, an drei Zugangsweisen zur biologischen, zur lebendigen Natur Ihnen zeigen oder nochmal aufgreifen, wie man sich den Phänomenen nähern kann. Ich sage es nochmal, Sie können sich... Hier kam eben in der Pause die Frage auf, was denn ein Phänomen sei oder wie man ein Phänomen unterscheiden könnte von der physikalischen Wirklichkeit. Also streng erkenntnistheoretisch zunächst einmal gar nicht. Ein Phänomen ist erst einmal dasjenige etwas, welchen Wirklichkeitsgehalt es immer haben möge, was erscheint. Phänomenon ist das Erscheinende. Insofern ist erstmal die gesamte Welt, die gesamte sinnlich-physische Welt, eine Welt der Phänomene, eine Welt der Erscheinungen für ganz bestimmte Bewusstseine. Natürlich für verschiedene Bewusstseine. Natürlich gibt es für verschiedene Bewusstseinsformen, Ebenen, Strukturen ganz andere Phänomene. Das ist klar. Also Phänomen ist einfach dasjenige, was erscheint. Und die Frage ist immer, wie objektivierbar Phänomene sind, grundsätzlicher Art. Wenn ich sage, als ich hier auf dem Wege vom Café Einstein zur Humboldt-Universität gegangen bin, ist mir ein merkwürdiges Wesen begegnet und ich beschreibe das und keiner von Ihnen hat es jemals gesehen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich darüber zu verständigen. Sie können das als absurd ansehen, als Halluzination oder wie immer. Auf jeden Fall hat das keinerlei Objektivierbarkeit, es sei denn, Sie fragen Menschen, die das auch gesehen haben. Also die grundsätzliche Frage ist immer nach dem Wirklichkeitsgehalt. Wie kann der Wirklichkeitsgehalt festgestellt werden? Auch das ist schwierig, viel schwieriger, als es erscheint. Auch eine sogenannte Halluzination ist nicht ohne weiteres so abzuwehren, weil es auch kollektive Halluzinationen gibt. Sehr schwierig. Das wäre eine eigene Vorlesung für sich, über diese Frage zu sprechen. Die Frage des Wirklichkeitscharakters von dem, was in die Erscheinung tritt. Ich habe ja in diesem vergangenen Semester im Zusammenhang mit den lebendigen Phänomenen versucht, Ihnen Möglichkeiten vorzustellen, wie man auf eine integrale Weise, wie ich das gerne nenne, um nicht das Wort ganzheitlich zu verwenden, wie man auf eine integrale Weise in Kontakt kommen kann mit der lebendigen Wirklichkeit, mit den lebendigen Phänomenen, mit der Erde. Und ich will mal drei Facetten noch mal kurz ansprechen als anschauendes Denken. Und mir ist in dem Zusammenhang der goethische Begriff des Urphänomens sehr wichtig. Ein Begriff, der vielleicht die wichtigste naturphilosophische Errungenschaft der goethischen Naturwissenschaft überhaupt ist. Also der Begriff des Urphänomens ist mir sehr wichtig. Und auch die goethische Einsicht, dass, wie er wörtlich sagt, alles Faktische schon Theorie ist. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre, hat er immer wieder gesagt und immer wieder darauf hingewiesen, dass im Sinne der Signatur der Dinge, der Signatura Rerum, das Wesen in der Erscheinung sich manifestiert. Das heißt, wie die Dinge erscheinen, so sind sie auch, bis zu einem gewissen Grade. In diesem Sinne war Goethe Phänomenologe. Er hat es abgelehnt, analytisch reduktiv hinter die Erscheinung zu gelangen. Das schien ihm vom Urphänomen aus gesehen illegitim. Ja, wenn man seine scharfe Polemik gegen Newton, gegen die newtonsche Optik sich anschaut, geradezu verbrecherisch. Also, denkende Anschauung, das ist auch heute noch möglich, es ist auch heute noch für einen, sagen wir mal, Menschen, der sich einen Rest an ganzheitlicher Wahrnehmung bewahrt hat, möglich, die Phänomene in ihrer Gestalt Ganzheit zu betrachten, auch als Einzelner, auch in einer Gruppe. Natürlich haben alle diese Zugangsweisen immer auch eine starke soziale Komponente. Das darf man nie vergessen. Eine bestimmte Richtung der Naturwissenschaft hat sich ja mehrheitlich im Kollektiv durchgesetzt und verurteilt erst einmal den Einzelnen, der einen anderen Zugang hat, zu einem mehr oder weniger isolierten Dasein, zu einer isolierten Existenz. Und das ist wichtig für den gesamten Vorgang. Dass man muss nicht so weit gehen, wie das Chagas tut, indem er sagt, man müsste eine kulturrevolutionäre Wandlung abwarten oder herbeiführen, wie immer. Aber es ist unabdingbar, dass ohne einen kollektiven Bewusstseinswandel die sogenannte andere oder integrale Naturwissenschaft nicht den Hauch einer Chance hat. Das muss man einfach klar sagen. Das ist immer auch eine Frage der im tiefen Sinne verstandenen Sozialökologie, auch natürlich der politisch-gesellschaftlichen Zusammenhänge. Denn was wird jeweils favorisiert? Wo fließen die Forschungsgelder hin? Zum Beispiel, auch das ist ja ein Thema, was Chagas immer wieder ventiliert, wer bekommt die Forschungsgelder und welche Forschungsprojekte bekommen eben keine Forschungsgelder. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen bleiben viele wichtige Fragen auf der Strecke, weil diejenigen, die sie erforschen wollen, keine Gelder bekommen. Weil diese Fragen als nicht forschungswürdig oder unterstützungswürdig gelten. Ein ganz wesentlicher Punkt. Man darf das nie rausnehmen aus diesen ganz konkreten auch Machtzusammenhängen. Naturwissenschaft, technische Apparatewissenschaft ist heute ein ungeheurer Machtfaktor, und zwar weltweit. Sämtliche Politiker dieser Erde sind letztlich davon abhängig. Und kein Staat, keine Nation könnte es sich leisten, sich da in irgendeiner Form in größerem Maßstab davon abzukoppeln. Nicht, das ist also ein internationaler, harter, wirklich gnadenloser Wettbewerb, der sich letztlich immer orientiert an dem, was Louis Mumford die Megamaschine genannt hat. Das ist die Wirklichkeit erst einmal. Da haben alle Ansätze anderer Art erst einmal nur ein Nischendasein. Insofern ist eine denkende Anschauung im größeren Stil unter den derzeitigen Bedingungen tatsächlich chancenlos. Das heißt nicht, dass man resignieren sollte, im Gegenteil, aber man muss die Machtfaktoren sehen, wie sie existieren. Denn das ist nicht ein System, das man beliebig durch ein anderes austauschen könnte, was herrscht, sondern das ist das, was weltweit in allen politischen Systemen dominiert. Alle Akademien, alle Universitäten, alle Machtapparate dieser Erde dienen letztlich diesem megamaschinell verstandenen System. Das ist der eigentliche Imperator Mundi, der eigentliche Weltherrscher, wenn man so will. Jenseits jeglicher Religion. Das ist der eine Punkt. Das ist immer noch ein großartiger Ansatz, der goethische Ansatz, der vielfältig auch weitergeführt werden muss, auch außerhalb anthroposophischer Zusammenhänge. Ich bin eher ein Kritiker davon, dass die Anthroposophen für sich in Anspruch nehmen, dass sie diesen goethischen Ansatz als einzige wirklich legitim aufgegriffen haben und auch weiterentwickelt haben. Das ist nicht so. Aber sie erwecken in der Öffentlichkeit diesen Eindruck. Und dass für viele, wenn man überhaupt diese Themen behandelt, immer der Eindruck entsteht, dass man letztlich an dieser Stelle anthroposophische Argumente verwendet. Ich möchte ganz klar sagen, dass es auch außerhalb dessen möglich ist, was in der herkömmlichen Anthroposophie realisiert wird. Ein wichtiger Punkt, weil da eine Art Monopolanspruch von Seiten der Anthroposophie in die Welt gesetzt wird. Das ist bedauerlich. Dagegen muss man auch angehen. Ein zweiter wichtiger Punkt verbindet sich mit der Leiberfahrung. Man kann Naturphilosophie sinnvollerweise, meine ich, und da stimme ich ganz überein, was diesen Punkt betrifft, mit Wilhelm Reich, bei aller Kritik auch an Wilhelm Reich, ohne eine integrierte Leiberfahrung nicht leisten. Das heißt, der Leib, der eigene, lebendige, beseelte Körper als Leib ist immer letztlich der Ausgangspunkt. Und eine neurotisierte und vielfältig verbogene Leiblichkeit, was ja auch Wilhelm Reich immer wieder betont hat, wird kaum in der Lage sein, ein wirklich ganzheitlich integriertes Weltbild zu erstellen. Es ist nicht so, dass neurotisierte, vielfältig pervertiert geradezu zu nennende Wesen in der Lage sein würden, die Welt zu erkennen, wie sie ist. Das setzt eine bestimmte Leibintegration voraus. Reich hat das unermüdlich betont, man kann sagen dogmatisch betont, aber immerhin, besonders in seinem naturphilosophischen Hauptwerk, Äther, Gott und Teufel, wo das unermüdlich zum Ausdruck kommt. Das ist wie ein Leitmotiv in diesem Buch, das glaube ich Ende der 40er Jahre erschien, wo er immer wieder sagt, dass das nicht abzukoppeln ist. Ein ganz beliebiges Beispiel von vielen hier aus diesem Buch im Mittelteil, ich zitiere das mal kurz, da die physikalische Anschauung der Natur ein Ergebnis der biologischen Konstitution des Naturbetrachters ist, kann das Weltbild nicht vom Schöpfer des Weltbildes getrennt werden. Das ist ja das Dogma erst einmal der etablierten Wissenschaft, dass das möglich ist, dass sozusagen das anonyme Mann, das jeder Beliebige ausfüllen kann, ganz fern von seiner Subjektivität letztlich im Mittelpunkt steht. Nicht ganz egal, was, sage ich ja oft, was einer denkt und fühlt, ob einer Buddhist ist oder Anthroposoph oder Moslem. Hauptsache, wenn er im Laboratorium steht, er rechnet und misst richtig. Kurz, der Naturforschung, die die Atombombe erfand, steht die Naturforschung, die die kosmische Orgonenergie entdeckte, gegenüber scharf, klar und unvereinbar. Was immer man jetzt von dieser Orgonenergie hält, oder von Lebensenergie überhaupt. Auf jeden Fall ist da erst einmal ein fundamentaler Gegensatz. Die Forschung kann nur so weit gehen, wie die jeweiligen Individuen auch gehen. Das ist ein ganz kritischer und auch heikler Punkt, weil die herrschende Ideologie in dem Punkt ist genau das Gegenteil. Nicht? Das ist das berühmte Mann. M-A-N, kleingeschrieben, ein anonymer Archetypus, den jeder im Prinzip ausfüllen kann. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich habe an mehreren Stellen auch versucht zu zeigen in dieser Vorlesung, dass diese Leiberfahrung auch erkenntnistheoretisch ungeheuer fruchtbar ist. Ich denke hier nur an die Berliner Vorlesungen, die Arthur Schopenhauer 1820 gehalten hat, die es als Buch gibt. Und nicht die berühmte Parallelvorlesung zu den Vorlesungen von Hegel. Er hatte kaum Zuhörer, er musste dann aufgeben, weil er gescheitert war. Hegel hat den vollen Hörsaal und zu Schopenhauer sind nur 2 oder 3 Leute, maximal 4 Leute gekommen. Aber die Texte sind erhalten, brillante, großartige Texte, in denen er den Versuch macht, die Naturphilosophie von der Leiberfahrung aus darzustellen. Ein einfacher, aber ganz genialer Gedanke, dass der Einzelne zunächst einmal die Objektwelt via eigener Leiblichkeit hat und nur so. Das ist wichtig. Und dass er nur derart eine Möglichkeit hat, tatsächlich dann auch ein Stück weit wirklich in das Innere der Dinge zu gelangen. Eine ganz kurze Passage mal aus den Berliner Vorlesungen von 1820, nur ein paar Sätze. Gibt es als Piepertaschenbuch, ein wunderschöner Text, einer der besten Texte von Schopenhauer. In der Tat ist das dargestellte Problem auf dem Wege der bloßen Vorstellung nicht zu lösen, also als Phänomen. Wenn man von der Vorstellung ausgeht, kann man nie über die Vorstellung hinaus gelangen. Man fasst alsdann immer nur die Außenseite aller Dinge, aber nie wird man von außen in ihr Inneres dringen und erforschen, was sie an sich sein mögen. Jetzt kommt die entscheidende Passage. Zu diesem Innern der Dinge kommen wir nicht von außen, sondern eben selbst nur von innen, gleichsam durch einen unterirdischen Gang, der uns mit einem Male hineinversetzt, indem wir eine insgeheim von uns mit den Dingen unterhaltene Verbindung benutzen, vermöge deren wir in die Festung eingelassen werden, welche durch Angriff von außen zu nehmen unmöglich war. In der Tat würde der begehrte Übergang nie gemacht werden können und die Welt ewig als ein Bild ohne Deutung, ein Phantom, das nichts sagt, vor uns stehen, wenn der Forscher eben nichts weiter wäre als reiner Kenntnissubjekt. Aber er selbst wurzelt ja in eben dieser Welt. Er ist nicht nur das Subjekt, sondern er ist zugleich Individuum und als solches selbst zugleich Objekt, Teil der objektiven Welt. Das hat er ganz bewusst gegen die erkenntniskritische Position Kants gesetzt. Er sagt, der Mensch selber in seiner Leiblichkeit ist ja auch das Ding an sich. Kant hatte ja gesagt, das Ding an sich, die Dinge, wie sie wirklich sind, sind ein für alle Mal nicht erkennbar. Schopenhauer meint, das gilt nicht für die eigene unmittelbare Leiberfahrung. Wir sind sozusagen schon qua Leib im Innern der Dinge. Ein hochinteressanter Ansatz, der auch erkenntnistheoretisch, ich sagte es schon, sehr fruchtbar ist, der wenig weiterverfolgt worden ist, eigenartigerweise, obwohl er eigentlich sehr aufschlussreich ist. Auch die ganze Leibphilosophie des 20. Jahrhunderts hat nur sehr wenig auf Schopenhauer zurückgegriffen. Der dritte Aspekt, der von mir verschiedentlich angedeutet worden ist, ist der Versuch, sich mit der Natur, mit den lebendigen Phänomenen auf eine, ich sage es mal jetzt in Anführungszeichen, schamanische Weise zu nähern. Schamanismus dient hier als Symbolbegriff für die Herstellung eines anderen Bewusstseinszustandes. Ich habe das verschiedentlich angedeutet, dass es wünschenswert sei oder wäre, dass der Mensch in der Lage ist, diese tiefen Erfahrung jenseits seines Ichs zu machen und gleichzeitig seine eigene mentale Ichhaftigkeit aufrechtzuerhalten, was ja normalerweise nicht geschieht. Normalerweise geschieht ja in solchen Erfahrungen ein tranceartiges Abtauchen unterhalb der Ich-Schwelle. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, die Ich-Schwelle aufrechtzuerhalten. Und eine ganze Reihe von interessanten Forschern haben sich mit der Frage beschäftigt, unter anderem der Anthropologe Terence McKenna in seinem Buch Die Speisen der Götter. Deswegen müssen die Positionen von Terence McKenna in Gänze nicht haltbar sein. Das sind sie auch meiner Überzeugung nach nicht. Aber es ist ein hochinteressanter Versuch, zu zeigen, wie man tatsächlich einen authentischen Zugang gewinnen kann über schamanische Tiefenerfahrungen. Das ist möglich. Denken Sie auch an das Buch, was ich Ihnen empfohlen habe, Schamanische Wissenschaften. Dieser große Band von Rätsch und Gottwald herausgegeben, wo ja auch der Versuch gemacht wird, über die schamanische Erfahrung einen Zugang zu gewinnen. Das ist auch fruchtbar. Und alle drei Ansätze in der Kombination, in einem integralen Sinn zusammengeführt, sind äußerst fruchtbar. Keiner dieser Ansätze ersetzt die Empirie, wie wir sie kennen, aber es sind Versuche, tiefer zu kommen, wirklich hinter die Phänomene und in die Phänomene hineinzukommen. Und darum geht es letztlich. Sonst bleibt eben die Erfahrung nur Phänomen. Und damit kann sich ein denkender Geist, glaube ich, nie wirklich zufrieden geben. Und auch Goethe hat das nicht getan. Ihm ging es ja nur darum, polemisch eine analytisch-reduktive Art, wie er sie bei Newton unterstellte, zurückzuweisen, weil er glaubte, dadurch werden die Phänomene letztlich zerstört. Also, diese Punkte sind zentral wichtig und ich werde auch in anderen Zusammenhängen, auch im nächsten Semester, immer wieder auf diese Punkte zu sprechen kommen. Und ich will das jetzt erst einmal, damit ich das nachher zeitlich auch schaffe, machen. Ich kann darauf noch zurückkommen, erst einmal das Wintersemester jetzt kurz vorstellen. Nachher verliere ich mich zu sehr in diesen Punkten und schaffe es dann nicht mehr, Ihnen das Wintersemester vorzustellen. Deswegen mache ich das jetzt mal in Abkürzung dessen, was ich eigentlich sonst noch sagen wollte. Wenn Sie mal so nett sind und die Übersicht sich vornehmen. Das sind zunächst einmal 13 Vorlesungen, eventuell dehne ich das noch auf eine 14. Vorlesung. Wichtig für den Gesamtzusammenhang dieses Wintersemesters ist ein Gastvortrag, der einige andere Akzente auch meiner Vorlesung dann mitbestimmt hat. Ich fange mal mit dem Gastvortrag an. Am 16.11., ich habe das angedeutet, wird hier sprechen, wenn es klappt, wenn er ein Visum bekommt, Professor Lu Jinchuan, ein in China sehr bekannter Mann, der viele Bücher geschrieben hat, ein Arzt, auch Daoist, Protagonist einer Tradition, die sich auch im Maoismus gehalten hat, in Familien tradiert wurde. Und dieser Lu Jinchuan war diesen Lu Jinchuan hat Heiko Lassik hier quasi entdeckt und ich war im letzten Sommer bei einem der Seminare, die Professor Lu hier gemacht hat, als er in Berlin war und ich fand das hochinteressant, hochspannend und faszinierend, was sich hier tun kann, wenn man sich mal und sei es auch nur für ein Wochenende versuchsweise auf diese daoistische, viele Jahrtausende alte Tradition einlässt, in den sogenannten spontanen Bewegungen im Wu-Wei, im Nicht-Tun, was ja ein zentrales Konzept der daoistischen Philosophie ist. Und die gesamte Qi-Konzeption in der daoistischen Philosophie ist hochinteressant, weil man sie verbinden kann, weil man sie spiegeln kann in den europäisch-abendländischen Vorstellungen von Äther, von Energie, von Bewusstsein und so weiter. Das ist ein Punkt, der in China in den letzten Jahren, was ich höre, ich kann es nicht beurteilen, ich bin nie in China gewesen, eine große Rolle spielt. Einige Chinesen träumen davon, wie ich erfahren habe, die Qi-Tradition mit den besten Traditionen der europäisch-abendländischen Energieforschung, auch Lebensenergieforschung, zu einer neuen Superwissenschaft zu verschmelzen. Was immer das nun bedeuten mag, was immer auch für größenwahnsinnige, vielleicht auch national gespeiste Projekte nun da wieder hineinspielen. Auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema und ich fand das faszinierend. Und hoffe, dass Professor Lu tatsächlich ein Visum bekommt, dass er hier sprechen kann. Sollte er dieses Visum nicht bekommen, was auch noch möglich ist, dann muss ich für diesen Tag eine Alternative finden. Ich werde dann wahrscheinlich, er ist heute nicht da, Herr Kulaschek, bitten, dass er da einspringt, weil ich traue mir das nicht zu, ich kenne mich da zu wenig aus in der daoistischen Philosophie des Qi. Dann müsste Herr Kulaschek als ein Schüler von Professor Lu da einspringen und das hier aufgrund seiner Erfahrung darstellen, weil er hat von den, glaube ich, im gesamten 9 Graden schon die ersten 3 Grade durchlaufen, während ich nur den ersten Grad an einem Wochenende durchlaufen habe. Also ich würde ihn dann fragen, ob er das macht. Ich hoffe aber, dass Professor Lu kann und wir werden das dann durch einen Chinesen, der hier in Berlin lebt, der auch ein Schüler von Professor Lu ist, simultan dolmetschen lassen. Ja, das ist dasselbe. Das ist immer eine Frage der Schreibweise. Dao und Tao, das ist dasselbe. Ich habe noch bis vor kurzem immer Taoismus geschrieben, aber im Grunde ist es das gleiche wie Daoismus. Sie wissen ja, dass die Transkription chinesischer Begriffe in abendländischen Sprachen immer ein Problem war. Nicht? Wie schreibt man Mao Zedong? Das ist ja ganz verschieden gehandhabt worden, oft als Mao Zedong. Also, das hat für mich den Anlass gegeben, weil das ein Fixpunkt war, dieser Tag, den ich seit Monaten kannte, in gewisser Weise die anderen Themen erst einmal drumherum zu bauen. So habe ich zum Beispiel das Thema vom 23.11. ganz bewusst auch nochmal in Bezug auf diese Vorlesung über Qi gewählt. Ich habe schon mal über die Ätherfrage gesprochen, will die aber nochmal in einem ganz anderen Kontext jetzt aufgreifen. Frage Lichtäther und Raumäther, auch im Zusammenhang eben mit dem Qi-Konzept. Ich kann mich dann direkt beziehen, wenn Professor Lu kommt, auf das Qi-Konzept. Habe vielleicht selber dann Gelegenheit, was ich bisher nicht hatte, mit Lu selber über diese Fragen zu reden. Das geht ja nur über Dolmetscher, weil Lu kann nicht Englisch und nicht Deutsch. Also insofern ist die Vorlesung am 23.11. auch der Versuch, hier an die Qi-Konzeption von unserem Denken aus anzuknüpfen. Frage Lichtäther, Raumäther. Kann man das zusammendenken oder muss man sich damit zufrieden geben, dass das kulturell vollkommen und unüberbrückbar getrennte Konzepte sind? Das glaube ich nicht. Obwohl ich schon weiß, dass der Begriff des Dao letztlich nicht übersetzbar ist. Denn wie wollen Sie Dao übersetzen? Das ist das Grundgesetz der Welt. Das Dao De Jing von Lao Tse ist ganz verschieden immer übersetzt worden. Keiner weiß letztlich genau, was ist Dao in der chinesischen Philosophie. Das ist der Weg vielleicht, das Universalgesetz, die kosmische Richtschnur der Existenz und so weiter. Alles unzulängliche Umschreibungen für Dao. Letztlich kann man auch Qi im Grunde kaum übersetzen. Wichtig ist bei Professor Lu, dass er, was ich mitbekommen habe, ein Protagonist einer ganz alten, angeblich der ältesten daoistischen Tradition in China überhaupt ist. Also nicht ein Anhänger und Vertreter dieser abgeflachten, in der heutigen Therapieszene so verbreiteten Form von Dai Chi und anderem. Nicht? Das ist ja, gibt ja so eine, sozusagen eine Reklamausgabe gleichsam dieser Qi-Konzeption in der Therapieszene. Nicht überall gibt es ja Kurse über Dai Qi und so etwas. Das ist nicht der Fall. Das ist aus einer viel älteren Tradition gespeist. Und das macht das gerade aus. Ganz zu schweigen davon, dass Professor Lu auch Philosoph ist und ein hervorragender Gelehrter. Also auch ein Mann des Denkens. Also, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Wir sind ja dann wieder in dem größeren Raum unten, 2097. Und das, finde ich, begrüße ich sehr. Jetzt gehe ich mal der Reihenfolge nach. Also, das lebende Buch der Natur nenne ich das wieder. Erde und Kosmos, Denkanstöße zu einer anderen alternativen Kosmologie. Wirklich Denkanstöße. Es geht nicht darum, hier in irgendeiner Form dogmatisch schon gar etwas anderes vorzustellen, sondern tatsächlich Denkanstöße zu geben. Ich steige ein gleich am Beginn des Semesters, einen Tag nach Semesterbeginn, 18. Oktober beginnt das Semester, 19. Oktober steige ich ein, mit der Frage, wie lebendig ist das Universum? Gedanken zur inneren und äußeren Kosmologie, kritisches zur Mainstream-Kosmologie. Ich will versuchen, da einige Thesen vorzustellen, kritische Thesen, Anfragen gleichsam an die Mainstream-Kosmologie und auch den Zusammenhang zeigen zwischen innerer und äußerer Kosmologie, was mir ein sehr wichtiges Anliegen ist, was ich immer wieder ja verfolge seit Jahren. Ich sage ja häufig, dass man die äußere Kosmologie nicht wirklich denken kann ohne eine innere Kosmologie und dass jede Kultur in gewisser Weise auch ihre innere Kosmologie hat. So eine fiktive Vorstellung von einem Big Bang am Anfang des Universums konnte nur geboren werden aus einer ganz bestimmten Tradition heraus, dieser abendländischen, wie sie existiert. Der Big Bang wird von vielen scharf kritisiert, auch von mir, als eine vollkommene Unhaltbarkeit, ein Märchen. Das kann man zeigen und da will ich auch einiges sagen. Das ist zwar eine weltweit favorisierte These, aber sie gerät in die Kritik mit guten Gründen. Ich halte sie für eine vollkommen unhaltbar rein fiktive Vorstellung. In der zweiten Vorlesung, 26.10., will ich mich noch einmal beziehen auf den Sloterdijk, allerdings auf den zweiten Band, ein dickleibiges Buch von 1000 Seiten über Globen, Sphärenband 2, Globen, 1000 Seiten Umfang. Ich habe es noch nicht gelesen, werde es aber demnächst lesen. Kugeln, Kreise, Spiralen, ich kenne nur den ersten Band bisher, die kosmologische, psychokosmologische Idee der Sphären. Was ich aus dem ersten Band ersehen konnte, ist es ein faszinierender Ansatz von Sloterdijk, tatsächlich die ganze Menschheitsgeschichte nochmal aufzurollen, über die Vorstellung der Sphären. Zwei Ross ist ja die Kugel und der erste Band beschäftigt sich mit den Blasen, auch mit den sozialen Blasen, angefangen von der Urblase, nämlich der intrauterinen Blase, der fetalen Blase. Darüber habe ich ja schon vor einigen Wochen einiges gesagt. Ich finde das wichtig, auch im Hinblick auf die Psychokosmologie, die dahinter steckt. Da finde ich den Sloterdijk wirklich einen der interessantesten Denker heute. Er ist ja nicht nur wahrscheinlich der berühmteste lebende deutsche Philosoph, sondern auch sicherlich einer der interessantesten Denker, wenn man auch zu vielen seiner Thesen kritische Töne sagen muss. Nicht alles ist haltbar, aber es ist sehr interessant. Ich hoffe, dass ich demnächst die Gelegenheit habe, mit Sloterdijk selber über diese Fragen zu sprechen. Am 2.11., das ist die dritte Vorlesung, stelle ich die Frage, warum bewegen sich die Gestirne, zum Rätsel der kosmischen Bewegung, die Schwachstellen und Zirkelschlüsse der herkömmlichen Bewegungslehre. Das mag überraschend sein für viele, die Physik hat keine Antwort darauf, warum sich die Gestirne bewegen. Das ist ein großes Mysterium, gibt es mathematische Beschreibungsformen, aber es gibt keine wirkliche Erklärung. Letztlich ist es ein großes Fragezeichen. Hier gibt es aber Ansätze und die versuche ich also vorzustellen und versuche auch zu zeigen, dass die herkömmliche Bewegungslehre letztlich nicht trägt. Also wirklich die Frage, warum bewegen sich die Gestirne? Es mag für viele überraschend sein. Sie können mal den Versuch machen, in traditionelle naturwissenschaftliche Bücher reinzugucken, was da geschrieben steht. Sie werden feststellen, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Auch Newton wusste keine Antwort darauf. Er hat sich dann bestimmte Überlegungen angestellt, wie das gewesen sein könnte mit einer Art Urstoß. Gott hätte die Gestirne gleichsam aus seiner Hand fallen lassen und zu diesem Zwecke habe er dann die Gravitation der Sonne verdoppelt und dann wieder verringert und ähnliche Überlegungen, die es dann auch in Briefen von Newton gibt. Die Frage, wie ist das Ganze entstanden, wie kommen Bewegungen überhaupt zustande? Dass sie da ist, ist ja unbestreitbar, aber was ist die Ursache dieser Bewegung? Auch die herkömmliche Naturwissenschaft hat keine kausale Bewegungslehre. Diese wird eigentlich in der newtonschen Himmelsmechanik, die ganz wesentlich von Leibniz geprägt wird, weitgehend eliminiert. Das ist eine rein funktionalistische Lehre, keine kausale Lehre. Schwierige Fragen, aber hochspannende Fragen, denen man sich wirklich mal stellen kann, auch wenn vielleicht der eine oder andere davon noch nie etwas gehört hat, weil er gar nicht damit rechnet, dass diese Fragen überhaupt offene Fragen sind, weil er irgendwie glaubt, diese Fragen seien geklärt. Sie sind es nicht. Am 9.11., dem 10. Tag des Mauerfalls, die Frage nochmal nach dem Licht, Licht der Natur und des Geistes, ein Begriff von Paracelsus, der das unterscheidet. Es gibt ein Lumen Naturale und ein Lumen Spirituale. die Fragen, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Gibt es nur ein Licht oder gibt es mehrere Lichter? Ist das geistige Licht, das spirituelle Licht, das gleiche wie das physische Licht? Und so weiter. Dann der Vortrag über Qi. Schließlich dann am 23.11. nochmal zur Naturphilosophie des Äthers. Wie man den Äther neu und anders und wieder denken kann, das geschieht sowieso seit 5, 6, 7 Jahren. Es gibt eine reiche Literatur zu dieser Ätherfrage, auch übrigens im Zusammenhang mit der Quantentheorie, im Sinne des Quantenvakuums. Dann am 30.11. ein Aspekt nochmal der Frage nach dem Licht, was ich mehrfach schon kurz angesprochen habe, ohne dass ich es jemals detailliert erläutert hätte. Das blieb immer etwas aperçuhaft. Die Frage nach dem Wechselspiel von Licht und Schwere. Und dann am 7.12. die Frage, die jetzt viele beschäftigt, aufgrund der Prophezeiungen und astrologischen Verlautbarungen. Es gibt mittlerweile eine riesige Literatur dazu. Wie sicher ist die Erde? Oder können wir dem Kosmos trauen zur Frage der kosmischen Katastrophen, Kometenimpact und ihrer Deutung? Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Frage eines möglichen Zusammenpralls der Erde mit einem Asteroiden oder einem Kometen in den 70er, 60er Jahren und davor überhaupt kein Thema war. Das ist überhaupt erst zum Thema geworden seit den frühen 80er Jahren. Auch das vergisst man leicht. Irgendwann ist es ein großes Thema geworden, wenn Sie dies in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren geäußert hätten, würden Sie von den meisten traditionellen Astronomen vollkommen abgewiesen worden. Die statistische Wahrscheinlichkeit, wurde damals gesagt, dass ein solcher Impact passieren könnte, sei so verschwindend gering, dass man sich damit nicht ernsthaft zu beschäftigen braucht. Mittlerweile hat die Situation sich völlig geändert. Das Klima ist vollkommen anders. Denken Sie an die unsäglichen Filme, die auch mittlerweile sich dieses Themas bemächtigt haben. Deep Impact zum Beispiel oder Armageddon. Also die Hollywood-Filmindustrie hat das Thema aufgegriffen und mittlerweile taucht das Thema in Talkshows auf. Es gibt zig Bücher über diese Fragen. Es gibt immer wieder, plötzlich heißt es, was man gar nicht wusste, dass immer wieder beinahe Impakte gegeben hat, beinahe Zusammenstöße. Und vor 5 Jahren hat ja weltweit Aufmerksamkeit erregt, der Shoemaker-Levy-Komet, der zersplittert ist in 14, 15 Teile und auf dem Jupiter eingeschlagen ist. Das konnten sich ja die Erdbewohner vom Fernsehsessel aus in aller Ruhe genüsslich, sage ich mal, angucken. Es war ja weit weg. Aber da wurde für viele erstmal deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich da ist, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass das passiert sein könnte, dass es passieren könnte. Dass es passiert ist, zu wiederholten Malen, ist nicht bezweifelbar. Aber die Frage ist, wird es in absehbarer Zeit passieren? Könnte es passieren? Und wenn ja, was machen wir? Also die Frage ist wichtig. Wie sicher ist der Boden? Ich sage, habe das bewusst reingenommen, das Thema, weil gerade auch unter Ökologen eine naive Haltung verbreitet ist, als ob man sich mit dem Thema sozusagen gar nicht beschäftigen müsste. Das glaube ich nicht. Ich nehme das also durchaus mal auf, weil das ja auch ganz elementare psychische Komponenten beinhaltet. Wie sicher ist denn der Boden, auf dem wir stehen, kosmisch gesehen? Wie sicher ist überhaupt die Erde? Das hat ja Menschen immer beschäftigt. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass der Wiener Geologe Tollmann 1993 ein faszinierendes Buch veröffentlicht hatte, in dem er die These vertritt und gut begründet, dass es vor 9.500 Jahren einen Kometenimpact hier gegeben hat. Ein Asteroid ist hier zerplatzt in 7 Teile, zersprengt und an 7 verschiedenen Stellen der Erde ein- und aufgeschlagen. Und hat hier die gewaltige Katastrophen ausgelöst, unter anderem die große Flutwelle, von der ja in allen Mythologien die Rede ist. Ein Buch, was man wirklich lesen kann und was man, wenn man es gelesen hat, nicht unverwandelt aus der Hand legt. Man kann sich der Fülle der Argumente, die hier aufgefahren werden, zunächst einmal nicht erwehren. Es ist wirklich nachdenkenswert. Am 14.12., Mitte Dezember also, die letzte Vorlesung dann im Jahr 1999, die Frage der berühmten Gaia-Theorie, die ich für ganz oberflächlich halte, auch für stellt sich eine schlechte, eine schwache These, eine schwache Theorie, die man weiterdenken muss. Sie ist ungeheuer populär, aber sie wird häufig sehr oberflächlich, wie ich finde, weitergeführt. Und ich meine, dass ich da eigentlich sagen kann, diese These weiterzuentwickeln. Und dann, wenn es dann dazu kommt, sage ich mal, wenn wir diese Jahrtausendwende überstehen, dann würden wir uns am 4. Januar hier wiedersehen. Und dann werde ich den Versuch machen, in Anlehnung an ein Buch, was ich letztes Mal vorgestellt habe, über die Wasserforschungen von Viktor Schauberger, werde ich den Versuch machen, auch Flüsse, Ströme, Wirbel als Wirkgrößen verständlich zu machen, die man tatsächlich auch kosmologisch fruchtbar machen kann. Nicht nur die berühmten Spiralnebel, die verblüffend ähneln Mustern etwa auf Muscheln oder Wasserspiralen. Es gibt es offenbar gemeinsame Vorgänge, Wirbelungen auch kosmischer Größenordnung. Es ist offenbar wirklich so, dass hier das Kleine sich im Großen spiegelt und das Große im Kleinen. Ein sicherlich faszinierender Gedanke. Dann, weil das Datum auf der Hand liegt, 400 Jahre nach dem Justizmord der Kirche, der katholischen Kirche an einem der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Ich werde das versuchen, auch an der Universität in größerem Rahmen nochmal in die Erinnerung zu rufen, weil man vermuten kann, dass die katholische Kirche da sehr empfindlich reagieren wird. Ich habe vor einigen Wochen einen Anruf bekommen, da komme ich drauf, vom Max-Planck-Institut für Astronomie aus Heidelberg mit der Bitte, ein Essay zu schreiben für die Astronomiezeitschrift, die im Januar 2000 dann rauskommt. Ich habe da also zugestimmt. Und auch in anderen Zusammenhängen ist mir deutlich geworden, dass es ein Datum ist, was tatsächlich erst einmal des Gedenkens würdig ist. Insofern möchte ich das aufgreifen und das als Anlass nehmen, in größerem Rahmen vielleicht auch mal gucken, ob ich hier mit der Universitätsleitung was machen kann, diesen Tag wirklich zu begehen. Das kann nicht der 17. Februar selber sein, da ist das Semester schon zu Ende. Man muss das also vorverlagern auf einen früheren Tag. Und ich habe mich hier also für den 11. Januar entschieden. Vielleicht nehme ich auch noch einen späteren Termin. Auf jeden Fall scheint es mir wichtig, an diesen bedeutenden Denker zu erinnern, der auch mit meiner Biografie eng verbunden ist. Vor 20 Jahren erschien mein erstes Buch und das war über Giordano Bruno und hat damals eine ungeheure Aufmerksamkeit erregt, eine Resonanz, die mich selber vollkommen überrascht hat. Ich konnte mich damals, wurde damals überschüttet mit Briefen, Manuskripten, Anrufen und ich war sehr überrascht darüber. Das Buch gibt es ja heute noch, mittlerweile glaube ich, fünfte Auflage. Also, ich halte das für wichtig, das gehört auch zum Thema. Das gibt einem auch die Gelegenheit, nochmal in diese wichtige Weichenstellung hineinzugehen, die ja mit dieser Zeit überhaupt verbunden ist. Denn in dieser Zeit wurden ja die Weichen generell gestellt für die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise. Also, zu Bruno ein eigener Gedenkvortrag. Vielleicht sogar in größerem Rahmen als in dem Hörsaal unten. Das müsste ich allerdings dann mal mit der Humboldt-Universität klären. An sich habe ich das vor, ich weiß noch nicht, wie weit das gehen wird. Ich will auch versuchen, das auch noch in der Öffentlichkeit durch andere Beiträge, vielleicht einen Rundfunk oder sogar Fernsehen, nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Also mir ist das wichtig genug. Das ist mal wirklich ein Anlass, über diese Frage auch Bruno Galilei, Kirche nochmal neu nachzudenken. Sie wissen, Bruno ist nie rehabilitiert worden. Nicht? Galilei ist rehabilitiert worden durch den Papst, aber Bruno nicht. Das wird doch nicht passieren, das kann nicht passieren, weil Bruno wirklich ein unversöhnlicher Gegner der Kirche war, was man von Galilei nicht behaupten kann. Also, zum 400. Jahrestag der Verbrennung Giordano Brunos auf dem Campo dei Fiori in Rom, eine Gedenkveranstaltung, die es sicherlich auch in Rom geben wird, zum Zeitpunkt dann selbst, am 17. Februar. Dann am 18. Januar ein Punkt nochmal, den ich in anderem Kontext schon mal erwähnt habe, die Triade, wie ich das nenne, von Weltätter, Weltseele, Weltgeist, Wie kann man das fruchtbar machen für eine neue, andere Kosmologie? Nochmal von dort aus, auch unter Bezugnahme übrigens auf Giordano Bruno, der Versuch, das kosmologisch fruchtbar zu machen. Auch Bruno denkt Äther, denkt Weltseele und denkt Weltgeist in einem wirklich integralen Sinne. In gewisser Weise ist Bruno der Erste, und vielleicht bis heute sogar, diese These kann man vielleicht wagen, der bedeutendste integrale Kosmologe der abendländischen Geistesgeschichte. Jedenfalls überholt oder widerlegt worden ist er bis zum heutigen Tage nicht. Die letzte Vorlesung, vielleicht die vorletzte, wenn ich noch eine weitere mache, die Frage des Zusammenhangs von Licht, Kosmos und Bewusstsein und nochmal verkürzt, plakativ, thesenhaft, was ich nenne die Kritik der rein kosmologischen Vernunft, die fällig ist von Seiten der Philosophie, sage ich mal, denn das hat die Philosophie bisher nicht geleistet, es muss aber geleistet werden, diese reine im Sinne von spekulativer, kosmologischer Vernunft verdient es, mal philosophisch auf den Prüfstand gehoben zu werden. Also deswegen benutze ich mal diese Begrifflichkeit in Anlehnung an Kant, also Kritik der rein kosmologischen Vernunft. Gut, das ist der grobe Überblick über das Wintersemester, und ich würde dann im Sommer, will dann im Sommer wieder ganz auf die Erde zurückkehren und will dann mich fokussieren auf die Frage des Leibes, der Leiberfahrung und Verhältnis Mensch-Tier und so weiter. Also einen ganz anderen Fokus dann. So sagen, im Winter, wenn Sie das ein bisschen verfolgt haben, müsste Ihnen aufgefallen sein, im Winter geht es eher weg von der Erde, im Sommer kehre ich zurück auf die Erde. So, wir können, ja, normalerweise mache ich ja an dieser Schlussveranstaltung nie eine Diskussion, weil ich finde, das bringt nichts, aber wir können trotzdem, sagen wir mal, 2, 3 Fragen noch, wenn die gewünscht werden, hier ansprechen, sonst würde ich sagen, wir lassen es dabei. Gut, dann lassen wir es. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Wir würden uns dann am 19. Oktober in dem Raum unten sehen wieder.